Erster Jesus ist in der Nähe von Jerusalem, bei einem Berg. Er schickt zwei Freunde weg. Zweiter, er sagt, geht in das Dorf. Dort seht ihr ein junges Tier. Es ist ein Esel. Niemand saß noch auf ihm. Macht es los und bringt es zu mir. Dritter, wenn jemand fragt, was macht ihr, dann sagt, der Herr braucht es. Er gibt es bald zurück. Vierter, die Freunde gehen. Sie finden den Esel an einer Tür, draußen an der Straße. Sie machen ihn los. Fünfter, einige Leute fragen, was macht ihr? Warum macht ihr den Esel los? Sechster, die Freunde sagen, was Jesus gesagt hat. Dann lassen die Leute sie machen. Siebter, sie bringen den Esel zu Jesus. Sie legen ihre Jacken auf den Esel. Jesus setzt sich darauf. Achter, viele Leute legen ihre Jacken auf die Straße. Andere schneiden grüne Zweige von den Feldern und legen sie auch auf die Straße. Neunter, die Leute vor Jesus und hinter Jesus rufen, Hosianna. Gott soll den Mann segnen, der im Namen des Herrn kommt. Zehnter, Gott soll das Reich von David segnen, das jetzt kommt. Hosianna im Himmel. Elfter, Jesus geht nach Jerusalem, in den Tempel. Er sieht sich alles an. Es ist schon spät. Dann geht er mit seinen 12 Freunden nach Bethanien. Zwölfter, am nächsten Tag gehen sie von Bethanien weg. Jesus hat Hunger. 13. Er sieht einen Baum mit Blättern. Er geht dorthin, um zu sehen, ob er Früchte findet. Aber er findet keine Früchte, nur Blätter. Es ist nicht die Zeit für Feigen. 14. Jesus sagt zu dem Baum, niemand soll jemals wieder Früchte von dir essen. Seine Freunde hören das. 15. Sie kommen nach Jerusalem. Jesus geht in den Tempel. Er wirft alle Leute hinaus, die dort verkaufen und kaufen. Er wirft die Tische der Geldwechsler und die Stühle der Taubenverkäufer um. 16. Er erlaubt niemandem, etwas durch den Tempel zu tragen. 17. Er lehrt die Leute und sagt, es steht in der Bibel, mein Haus soll ein Ort des Gebets für alle Völker sein. Aber ihr habt es zu einem Ort für Diebe gemacht. 18. Die Priester und Schriftgelehrten hören das. Sie wollen Jesus töten. Sie haben Angst vor ihm, weil alle Leute seine Lehre gut finden. 19. Am Abend gehen Jesus und seine Freunde aus der Stadt. 20. Am nächsten Morgen gehen sie wieder vorbei. Sie sehen, dass der Feigenbaum tot ist. Er ist von den Wurzeln an verdorrt. 21. Petrus erinnert sich und sagt zu Jesus, Meister, sieh. Der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist tot. 22. Jesus antwortet, habt Glauben an Gott. 23. Ich sage euch, wer zu diesem Berg sagt, geh weg und falle ins Meer, und er glaubt es in seinem Herzen, dann wird es passieren. 24. Darum sage ich euch, wenn ihr betet und um etwas bittet, glaubt, dass ihr es bekommt. Dann wird es euch gegeben. 25. Wenn ihr betet, dann vergebt den Leuten, die euch etwas Böses getan haben. Dann wird auch euer Vater im Himmel euch eure Fehler vergeben. 26. Aber wenn ihr nicht vergebt, dann wird euer Vater im Himmel euch eure Fehler auch nicht vergeben. 27. Sie gehen wieder nach Jerusalem. Jesus geht im Tempel umher. Die Priester, Schriftgelehrten und ältesten Männer kommen zu ihm. 28. Sie fragen, wer hat dir das Recht gegeben, das zu tun? Wer hat dir gesagt, dass du das tun darfst? 29. Jesus sagt, ich will euch auch etwas fragen. Antwortet mir, dann sage ich euch, wer mir das Recht gegeben hat, das zu tun. 30. Johannes hat die Leute getauft. War das von Gott oder von den Menschen? Antwortet mir. 31. Sie überlegen, wenn wir sagen, es war von Gott, dann fragt er, warum habt ihr Johannes nicht geglaubt? 32. Aber wenn wir sagen, es war von den Menschen, dann haben wir Angst vor den Leuten. Denn alle denken, dass Johannes ein Prophet war. 33. Sie antworten Jesus, wir wissen es nicht. Jesus sagt, dann sage ich euch auch nicht, wer mir das Recht gegeben hat, das zu tun.